Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Fernsehen schaltet sich 20 Minuten später dazu und dann werde ich die Fernsehzuschauer auch noch begrüßen. Euch begrüße ich jetzt schon ganz herzlich. Wir haben eine offene Sendung wieder heute Nacht, das heißt ihr könnt ganz einfach bei mir anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer, 0800 5678 111, Telefonnummer kostenfrei, Faxnummer auch kostenfrei, 0800 5678 110. Kiwi, 31. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Kiwi, heißt du wirklich Kiwi? Nein, ich heiße nicht Kiwi, aber den Spitznamen habe ich schon Ewigkeiten, weil ich gerne Kiwis esse. Ehrlich? Ich wollte gerade sagen, es klingt zum... Ich hätte jetzt profan gesagt. Das erinnert mich an die Frucht. Und das selbst, ist so, ja. Du isst gerne Kiwi. Wie viele Kiwis isst du denn pro Tag? 5, 6. 5, 6 Kiwis? Ja, eigentlich jeden Morgen. Da musst du ja platzen vor Vitamin C oder ja, so. Ja, doch, das ist so. Ich bin ein sehr vitaler Mensch, ja. Kerngesund. Ja. Was ist das Thema? Ja, eigentlich ist es ein Thema, was eigentlich gar nicht so einfach ist, was mich auch sehr viel Überwindung gekostet hat. Ich bin verliebt in eine Transsexuelle. In eine Transsexuelle? Ja, genau. Das ist ja immer schwierig bei Transsexuellen. Was für ein Körper hat der Sie Mensch? Oben Frau, unten Mann. Sie ist oben Frau. Also dieser Mensch ist eigentlich in einem männlichen Körper. Aber auch fraulich. Das hat sich so entwickelt, oben. Das hat sich oben entwickelt durch natürlich Hormoneinnahme und auch Operation. Hat sie schon oben gehabt. Hat sie schon oben gehabt, ja. Ja, du bist in diese Person verliebt. Ja, wir sind auch mittlerweile schon sehr nah zusammen. Hast du ja schon Sex miteinander? Ja. Was ist das für ein Gefühl für dich mit einem Mensch, der nicht so klar zuzuordnen ist? Also dazu muss ich sagen, ich bin bisexuell. Mhm. Ich habe so, wie gesagt, mit Frauen sowie mit Männern Kontakt gehabt. Mhm. Es war nicht sehr einfach. Eigentlich muss ich dazu sagen, ich habe sie kennengelernt als Frau. Mhm. Und sie war perfekter, als ich jede Frau kennengelernt habe. Mhm. Wann hast du sie kennengelernt? Wann ich sie kennengelernt habe? Oh, das ist jetzt schon eigentlich 12 Wochen her. Das war schon 12 Wochen. Ich dachte, die würde sagen, 12 Jahre ist das her. Nein, 12 Wochen. Also wir haben uns da kennengelernt auf einer Geburtstagsfeier. Mhm. In Köln gibt es hier ein ganz berühmtes Lokal. Mhm. Und da haben wir halt super Geburtstag gefeiert und irgendwann hat sie mich dann mal so ein bisschen angemacht und dann habe ich sie mir angeschaut und habe gedacht, mein Gott, die ist ja perfekter, als jede Frau eigentlich sein kann. Mhm. Und wann hast du denn gemerkt, dass es sich auch um einen Mann handelt, also um ein Zwischenwesen? Das war eine Woche später, als ich dann wieder in dem Lokal war mit anderen Freunden. Mhm. Und dann hat sie mir das auch gesagt, dass sie also eigentlich Empfindungen für mich hat. Mhm. Ja, und dann war das halt immer sehr prickelnd. Wir haben uns viele Male da in diesem Lokal gesehen. Und es war auch halt immer, man hat Händchen gehalten. Da hat sie gesagt, dass sie Gefühle auch für dich hat. Aber da hat sie ja nicht gesagt, dass sie transsexuell ist. Doch, das hat sie auch gesagt. Mhm. Und das war auch in dem Moment überhaupt kein Problem. Das hat mich überhaupt nicht abgeschockt, weil ich sie eigentlich nur als Frau gesehen habe. Mhm. Weil wenn man sie sieht, man würde das nicht glauben, dass da unten was Männliches ist. Hast du denn sie gefragt? Ich meine, transsexuell ist ja nun ein großer Begriff. Es gibt ja transsexuelle Menschen, die operiert sind und äußerlich dann auch ein eindeutiges Geschlechts... Nee, das war mir eigentlich in dem Moment völlig uninteressant. Mich hat einfach nur die Person interessiert, fasziniert, interessiert. Komisch, hätte mich alles gleich interessiert. Ja, aber das kam eigentlich ja später. Mhm. Man hatte also, das war für mich halt unheimlich schwer, auch da erstmal den Versuch zu starten, da hinzukommen, überhaupt für mich erstmal Klarheit zu schaffen. Das hat mich schon sehr viele schlaflose Nächte gekostet. Ja. Wie ist das denn jetzt? Könnt ihr richtig miteinander schlafen? Wir haben nie richtig miteinander geschlafen. Also ich denke mal, durch die ganze Hormoneinnahme, die sie da hat, ist das unten natürlich nicht mehr in dem Maße so ausgebildet wie bei einem normalen Mann. Mhm. Das ist einfach Fakt. Und so sehen wir uns auch eigentlich gar nicht. Mhm. Wir lieben uns eigentlich als zwei Frauen. Mhm. Gibt es denn dennoch Probleme für dich diesbezüglich? Eigentlich beruflich. Inwiefern? Weil ich eigentlich selbstständig bin und in einer Position bin, wo sich sowas eigentlich nicht gestattet. Aha. Aber inwiefern kriegen deine Leute beruflich um dich herum das denn mit? Was für gar nicht eigentlich, aber ich bin eigentlich ein sehr ehrlicher Mensch, so dass ich mit mir eigentlich Konflikte habe. Also meine Mutter weiß das. Weiß sie, dass es ein transsexueller Mensch ist? Oder das, ja, denkt sie die... weiß das und sie akzeptiert es auch. Natürlich hatte sie auch am Anfang damit ihre Schwierigkeiten, aber sie hat sie... Okay, die Mutter akzeptiert es, aber sie akzeptiert es. Beruflich sie musst du ja nicht erzählen, dass du mit einem Transsexuellen zusammen bist. Nein, das hat sich. Ich habe das eigentlich erstmal angetastet. Das kam dann irgendwann so. Ich bin eigentlich über die Problematik der Transsexuellen eigentlich daran gegangen. Das war eigentlich eine miese Masche von mir, weil ich eigentlich darüber auch viele Menschen in der Person kennengelernt habe, die einfach auch sagen, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Und ich habe dann mit meiner Mutter mal drüber diskutiert und bin dann eigentlich über dieses Thema daran gegangen und habe sie dann irgendwann mal vorgestellt. Okay, das war jetzt das Thema Mutter. Ich fragte gerade nach dem Thema Arbeitskollegen. Darf ich dich fragen, was du selbstständig machst? Also ich bin im Marketingmanagement. Aha, gut. Wieso hast du denn da nun nach nur 12 Wochen schon erzählt, dass du mit einem Transsexuellen zusammen bist? Also da habe ich es noch nicht erzählt. Ich habe es nur meiner Mutter erzählt. Ach so. Also man fragt mich nach meinem Beziehungsverhältnis, weil ich eigentlich dazu noch, muss ich sagen, aktuelles Verhältnis mit einem Mann hatte. Oder auch noch... ja, in Anführungsstrichen habe, leider seitdem nicht mehr sexuell oder auch Gott sei Dank nicht mehr sexuell, aber wir sind noch zusammen. Das heißt, du hast im Moment gar keine Probleme. Du denkst, Probleme zu haben, wenn du das bei deinen Arbeitskollegen erzählen würdest. Richtig, weil das einfach nicht der Norm entspricht. Ja, dann erzähl's doch erstmal nicht. Du musst es doch nicht jedem auf die Nase binden. Richtig, aber das ist für mich einfach ein Problem. Weil das Problem ist, guck mal, wir leben im Moment nur in der Nacht. Ja? Wie, ihr lebt nur in der Nacht? Ja, weil wir nur in der Nacht leben können. Diese Angst, dass man dich tagsüber irgendwo sieht. Und sie hat einfach auch ein Problem, tagsüber zu leben. Das Traurige ist, dass viele Transsexuelle eigentlich nur in der Nacht leben. Weil man einfach... weil sie Angst hat, am Tage als solche identifiziert zu werden, oder wie? Ja, weil die Vorurteile der Menschen einfach so grob sind. Was macht sie denn? Nee, das stimmt nicht. Also ich habe einige Transsexuelle kennengelernt schon, die ganz normalen Berufen nachgehen, mit mehr oder weniger großen Schwierigkeiten im Beruf. Richtig. Was macht sie denn vom Beruf? Sie ist in der Show tätig. Also sie macht Galas, Shows, ach so, tritt auf. Ja gut, dann ist es normal, dass sie nachts lebt. Ja, aber es ist schon sehr schwierig. Also wenn wir jetzt irgendwie sind dann schon mal tagsüber zusammen frühstücken gegangen, die Blicke sind dann doch schon sehr, sehr hart. Also man muss da schon viel, viel Rückenfell haben, um das durchzuführen. Ich wollte gerade sagen, da wollen wir jetzt nicht jammern. Wenn wir so leben wollen, wie es uns gemäß ist, und das ist ja der richtige Weg, dann muss man das halt aushalten, das ist so. Ja, das denke ich mir, da stehe ich dann auch irgendwann. Ja, ist das denn für dich jetzt so eine Sache, dass du denkst, das hat Perspektive? Ja, also so wie ich das, gut, Perspektive. Gut, wir leben im Moment und ich lebe immer im Moment und wie die Situation gerade so ist und das genieße ich jetzt und das hat auch so in dem Moment, wie wir es gerade leben, auch Perspektive. Nun ist das ja wieder so eine Gedankenakrobatik, wenn man sich in sie hineinversetzt. Sie hat eigentlich ehedem einen männlichen Körper, ist eigentlich heterosexuell. Jetzt wird er aber zu einer Frau, bleibt heterosexuell, ist somit dann lesbisch. Ne? Ja. So ist es doch, oder? Aber sie hat auch noch einen Mann zurzeit. Aha. Aber der Mann ist eigentlich nur die finanzielle Unterstützung. Der war eigentlich auch nur da, um ihr das Leben hier zu erleichtern, weil sie aus dem Ausland kommt. Und sie ist hier in Deutschland als Frau anerkannt. Und hat diesen Mann auch geheiratet. Aber für sie steht also auch im nächsten Jahr also die totale Umoperation an. Würde dich das in irgendeiner Weise beeinflussen, wenn sie sich ganz hat operieren lassen? Nein, überhaupt nicht. Weil ich sie, wie gesagt, also von Anfang an als absolute Frau gesehen habe. Und sie nimmt sehr starke Hormone ein. Und was da unten als Mann geblieben ist, das ist wirklich nicht viel. Das interessiert dich dann auch nicht mehr so sehr als heterosexuelle Frau? Nein. Nein. Kiwi. Also sie hat absolut lange Haare und sie ist schöner als, eigentlich muss ich sagen, jede Frau und figürlicher als jede Frau. Gibt's oft, ja. Dass manch ein Transsexueller ist ein ist weiblicher als manch eine Frau. Ne? Ja, sie ist die Perfektion einer Frau, würde ich fast sagen. So, ich möchte dich ermutigen, weiter zu dieser Beziehung zu stehen. Du hast sie jetzt angefangen, du bist begeistert von diesen Menschen, das von dieser Frau. Und wenn die Leute beim Kaffeetrinken morgens die Nase rümpfen, lass sie die Nase rümpfen. Ne? Und vielleicht sollte sich deine Freundin auch von sich aus, wenn sie so eine attraktive Frau ist, auch ein bisschen mehr ins Tageslicht trauen. Das also ich glaube, dass sie das mit meiner Unterstützung mittlerweile auch macht. Na wunderbar, und genau. Und wir stehen auch da wirklich absolut zueinander. Das ist der richtige Weg. Jetzt habe ich die ganze Zeit gerätselt, um was für ein Lokal handelt es sich. Ist es das Hotel Timp? Ja. Es ist das Hotel Timp, ja. Da war ich auch sehr oft schon beim Leben und bin da sehr gerne. Ich war länger Zeit jetzt nicht da, aber... So, Kiwi. Viel Spaß mit der Liebe und guten Appetit mit den Kiwis. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Silke, 27 Jahre. Ich begrüße dich herzlich. Hallo. Hallo Silke. Na? Na? Ja, ich habe ein kleines Problem. Hm? Wir kennen uns übrigens schon. Ich habe schon mal bei dir angerufen. Du musst, wirst verstehen, wenn ich nur... Mit Silke kann ich nichts anfangen. Ich habe mit so viel tausend Leuten gesprochen, die und da waren sicher ein paar hundert Silken drunter. Aber wir brauchen ja nicht über die Vergangenheit reden, sondern über den aktuellen Anlass, weswegen du jetzt angerufen hast. Ja, und zwar habe ich die Fantasie, mal einen Mann beim Sex leicht zu quälen. Also so auf SM-technisch. So eine bist du? Ja. Eine Frau, die einen Mann quälen will, die ist mir schon gleich unsympathisch. Nee, ich denke mal ganz einfach, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Es ist bei mir so, ich habe bisher immer nur ganz normalen Sex gehabt, in Anführungsstrichen, also schon mit gewissen Varianten, aber dieser Gedanke, sag ich mal... Nun gibt es ja diesen schönen Spruch, diese allgemeine Weisheit, jedes Deckelchen, wie ist das, jedes Deckelchen findet ein Töpfchen, ne? Ja, so ähnlich. Jetzt musst du dir nimm mal an, du bist das Deckelchen, jetzt musst du dir das entsprechende Töpfchen suchen. Es gibt also, ja auch Männer, die sich gerne erniedrigen lassen. Ja, ich kann mir das nicht als Beziehung auf Dauer vorstellen. Ja. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. Ja. Ich möchte, mein Wunsch wäre es, einmal ins Domina-Studio zu gehen und einmal richtig gucken, wie geht das, wie läuft das ab. Vor allen Dingen auch so... Also mit Bondage und so leichtes Auspeitschen mit Kerzenwachs, dieses Spielchen. Was ist denn Bondage? Fragt der Unwissende. Bondage sind Fesselspiele. Ah ja. Also, ich merke, du hast dich schon informiert. Ja, natürlich. Also Bondage, es gibt verschiedene Heimlich Pornoheftchen gelesen. Nein. Nein. Nein, ich habe mit jemandem zu tun gehabt, der mit der SM-Szene so ein bisschen zu tun hatte, da habe ich mich aber noch nicht getraut. Aber das ist doch ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Und wie ist der drauf? Das ist vorbei, da ist seine Freundin leider zwischen uns. Achso, achso. Na, und mein Problem ist, ich habe keine Möglichkeit, das hier auszuleben. Ich komme aus einer Kleinstadt. Ja. Und was meinst du, wie es in Kleinstädten diesbezüglich auch abgeht? Ja, okay, aber du musst erstmal die Leute kennen. Ja, klar. Nee, also guck mal, ich hab Familie, ich habe eine kleine Tochter, wir leben alleine, mein Mann ist scharf auf mein Kind, sag ich mal, sorgerecht zu kriegen. Und wenn da irgendetwas in der Hinsicht rauskommt, dann ist klar. Los. Ja. Das heißt, du musst dich dann schon in die nächstgrößere Stadt bewegen. Genau. Mhm. Und da kennen mich so viele Leute, Mann in der nächstgrößeren Stadt. Ja, der muss ja die übernächste größere Stadt sein. Ja, nur ich weiß immer nicht, wie ich das machen soll. Ne? Ja. Ich habe wirklich fürchterliche Angst, dass mich irgendjemand erkennt. Ich arbeite im öffentlichen Dienst, was noch dazu kommt. Das ist wahrscheinlich eine Polizistin. Nein, sag nicht, was du machst. Verrate es nicht, dann ist es so einfach zu rekonstruieren. Nein, aber Silke, was meinst du, wie viel hochrangige Menschen, die auch prominente Menschen sogar, die nun sehr bekannt sind, sich in diesem Milieu aufhalten und sich dort bewegen. Und das funktioniert auch. Und dann wirst du wohl auch irgendeinen Weg finden, um das dort auszuprobieren. Ja, nur sprich die mal an. Ich meine, ich habe die Fantasien. Ich stelle mir das vor, wenn ich mich zum Beispiel selbst befriedige, sind immer Gewaltfantasien dabei. Ja, da musst du mal... Ich habe einen guten Freund, der steht genau auf die gleichen Sachen, nur mit dem könnte ich das nicht. Der kennt mich zu gut. Aber dann könnt ihr, wenn ihr beiden darauf steht, dann könnt ihr doch zusammen mal eine Recherche vornehmen. Und in welcher Stadt ihr vielleicht mal in ein Studio gehen könnt oder dass ihr in einem Magazin mal Kontakt aufnehmt zu Gleichgesinnten, das kann man doch alles regeln. Also mein Gedanke war jetzt schon mal, ich habe mir Gedanken schon mal darüber gemacht, einfach mal gerade Köln, weil Köln ist ja relativ offen in solchen Dingen. Ich weiß ja nicht, wie weit du von Köln entfernt wohnst. 300 Kilometer, aber kein Thema. Ja, kein Thema. Ja, in Köln bist du da wunderbar aufgehoben, denke ich mal. Ne, nur ich wüsste halt nicht, wo ich da hingehen sollte. Ich wüsste nicht, wen ich fragen sollte. Kann ich dir natürlich jetzt alles hier auf dem Sender auch nicht sagen. Selbst wenn ich es wüsste. Aber das kriegt man da raus. Du bist doch kein dummes Mädchen. Das kriegen wir doch alles raus. Du musst dir die entsprechenden Publikationen kaufen, die entsprechenden Heftchen und dann kriegt man das raus. Ja, Heftchen kaufen, das ist ja schon mal erstes Problem. Ja, dann macht ihr das in Köln. Dann kauft ihr die Sachen hier. Na, gibt es da denn wirklich so eine große Lobby? Also ich habe wirklich so diese Fantasien, gerade das Bondage finde ich total interessant. Mhm. Ne? Ich also sehe ja Leute, die Tagesbondage tragen und sowas. Also wir halten jetzt nochmal fest, das kriegst du raus mit deinem Freund zusammen, wenn ihr nach Köln fahrt. Vielleicht kann sich ja mal jemand bei euch melden und das könnt ihr weiterleiten. Ja, nee, ach, das ist Pillepuh. Das kriegt ihr alleine raus, also wirklich. Wo die entsprechenden SM-Kneipen sind und Clubs und so, das ist ein Handgriff in das entsprechende Zeitungsregal, dann habt ihr das. So, jetzt frage ich dich aber noch, seit wann hast du denn diese bösen Fantasien? Seit Jahren. Seit Jahren schon? Seit Jahren. Ah. Und es ist so richtig zum Vorschein gekommen. Ich hatte einen Freund, wie gesagt, eine Affäre. Und diese Affäre, der war so ein bisschen SM angehaut. Mhm. Und der hat mich also lustvoll geschlagen, sag ich mal. Mhm. Dabei habe ich gemerkt, diese Akt selber des Schlagens fand ich total erregend. Mhm. Aber nicht, dass ich die Schmerzen hatte. Mhm. Aber das heißt, da hast du gedacht, ich möchte lieber selbst schlagen. Genau. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich möchte lieber selbst schlagen. Das staut sich so in mir auf teilweise, mhm. dass ich so aggressiv im normalen Leben werde. Silke, kannst du dir nicht vorstellen. Du musst schlagen, ich mag's schon. Ja, ich bin total aufgestaut. Das klingt vielleicht auch blöd, aber ich habe das Gefühl, ich muss schlagen. Mhm. Und ich möchte keinem Menschen wehtun. Ich hoffe, dass du dein Kind nicht schlägst. Nein. Nein. Nein, ich hoffe, also klar, es rutscht einem manchmal so ein bisschen die Hand aus und dann hält man sich noch zurück und denkt, scheiße, sollte nicht sein. Ne? Also ich möchte mein Kind auch nicht schlagen und ich möchte auch keinen Menschen schlagen, der es nicht verdient hat, dass ich irgendwie auf der Straße verprügel oder so. Mhm. Ich möchte schon jemanden schlagen, der dabei Lust empfindet. Mhm. Also ich merke schon, das ist eine große sexuelle Energie, die sich da angestaut hat bei dir. Oh ja. Mhm. Ne? Was sind genau jetzt deine Fantasien deine Onanie-Fantasien? Wenn ich zum Beispiel, ich denke ganz extrem über Kerzenwachs nach. Ich mag Kerzen total gerne, wie Kerzenwachs auf jemanden träufel. Und allein dieses Gefühl, was er haben muss mit diesem Gesichtsausdruck und so, dass mir das schon eine Befriedigung verschafft in dem Moment. Mhm. Oder dass dieserjenige so mit einer Klatsche, allein dieses Geräusch finde ich, also ganz, ganz irre, ne? Mhm. Mhm. Also ich habe es... So dieses klatschende Geräusch, also es ist ein ganz irres Geräusch, finde ich. Kann mir nicht helfen, also ist einfach so, ne? Ich meine, du bist ja ganz wibbelig, ne? Du musst ja quasi bald, ne? Ja. So das erleben. Ja. Das heißt, du sitzt immer mit großen Ohren vor dem Fernseher oder am Radio, wenn wir hier solche Geschichten erzählen. Ja. Ja. Also ich finde das ganz, ganz irre. Ich habe zum Beispiel letztens jemanden kennengelernt per Telefon. Ja. Mit dem habe ich Telefonsex gemacht. Mhm. Und das ging dann auch so ein bisschen in diese Schiene ab. Mhm. Ne? Er sagte also, Fantasie fände er das toll. Ja. Aber er konnte sich das nie im normalen Leben vorstellen. Ich habe diesen Mann niemals kennengelernt. Mhm. Wir hatten uns verwählt und so ist dann so eine kleine Telefongeschichte rausgekommen. Ich meine, das ist natürlich auch schon mal eine schöne Vortrainingsstufe, ne? Dass du Telefonsex mit jemandem in dieser Art und Weise machst. Ne? Das ging teilweise über das Handy per SMS, dass er sich die SMS so erregt war, dass er sofort wieder angerufen hat. Ne? Mhm. Und also das kann ich schon ganz gut. Mhm. Also auch mit diesem Spielchen dominant, devot und so. Also das kann ich schon wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ne? Ja, ich möchte das einmal in Natur ausleben. Dein... Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich höre es ja, wie du brennst. Oh. Mich nervt das total an, dass hier für mich keine Gelegenheit ist. Du wohnst richtig in der Pampa, ne? Ich wohne richtig in der Pampa. Ich stehe hier direkt auf dem Parkplatz, zufällig von dem einzigen Bus, den wir hier in der Gegend haben. Was, von dem einzigen was? Puff, den wir hier Achso, aber das ist Zufall. Das ist Zufall. Ihr habt mich unterwegs erwischt. Ich hatte ja vor zwei Tagen schon mal angerufen, da bin ich nicht mehr reingekommen. Da hat mich gestern euer Redakteur angerufen, mich erreicht und heute hat er mich dann erreicht. Ja. Wenn ich daran denke, dass ich im Grunde vielleicht dann nur reingehen müsste und fragen müsste, ob es sowas gibt, also ich finde das schon heftig. Vor allen Dingen, wenn ich hier Autos sehe, die mir bekannt vorkommen. Ne? Nee, das geht natürlich nicht da in der Gegend. Nee, und sowas geht nicht. Ne? Ich wohne wirklich mitten in der Pampa. Also ihr macht... Ostwestfalen. Ja, das kenne ich. Ihr macht einen Ausflug nach Köln und dann kannst du dich ja nochmal mir melden, wenn du die ersten Erfahrungen diesbezüglich gemacht hast, Silke. Ja, werde ich auf jeden Fall tun. Also viel Erfolg und toll, toll, toll und viel Spaß. Okay, tschüss. Danke dir. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir den Vorspann im WDR-Fernsehen und jetzt werde ich gleich die Nation draußen im weiten Lande begrüßen. Kleinen Moment noch, das Auto fährt noch, jetzt kommt das Mikrofon und jetzt sage ich gleich guten Tag. So, ihr lieben Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen, ich grüße euch herzlich, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Wir sind im Fernsehen ein bisschen später, ich bitte das zu entschuldigen. Wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, wir haben wieder eine offene Sendung heute Nacht, dann ruft mich ganz einfach an unter 0800 567 8 111. Am Montag, oder war es Dienstag, hatten wir ja einen ganz spektakulären Anruf hier. Ich habe, die Stammzuschauer und Zuhörer wissen das, ungefähr 8000 Gespräche hier in dieser Sendung geführt und immer wieder passieren neue Sachen. Und so etwas Neues ist am Montag oder Dienstag passiert. Ein Mann erzählte von einer sexuellen Fantasie. Er erzählte davon, er träumt, dass er ein 2 Zentimeter großer Mensch sei. Und dieser 2 Zentimeter kleine Mann wird dann von einem nackten Frauenfuß zertreten. Ja, das hat er mir erzählt und das ist seine große sexuelle Fantasie. Und dann hat er uns erzählt, dass es im Internet 20 Seiten gibt von Menschen, die in ähnlicher Weise ticken und betroffen sind, sofern man das Wort betroffen sein da überhaupt verwenden kann. Also es scheint weit verbreitet zu sein, dass Menschen diesbezüglich gestrickt sind. Ich möchte sehr, sehr gerne heute oder auch morgen mit weiteren Anrufern reden, die auch solche Fantasien haben. Wollt ihr gerne auch mal nur 2 Zentimeter groß sein? Und wenn ihr 2 Zentimeter groß seid, ob Männchen oder Weibchen, vielleicht haben das Frauen ja auch diese Fantasie, wollt ihr dann nur zertreten werden von nackten Füßen oder wollt ihr vielleicht auch noch irgendetwas ganz anderes machen? Vielleicht über den Körper flitzen als kleines Männchen und vielleicht auf der Brustwarze sitzen oder eine Brustwarze erklimmen. Was auch immer. Erzählt es mir bitte. Ich war hin und weg, als ich das gehört habe und viele, viele Zuschauer auch, wie ich das im Nachhinein erfahren habe. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Michael, 21 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Michael, dein Thema. Ja, erst einmal möchte ich dir ein Lob aussprechen für deine Sendung, die finde ich sehr toll. Danke. Bitteschön. Also ich gucke die zwar nicht immer, jedes Mal, aber ja, immer dann, wenn ich halt mal frei habe am nächsten Tag oder so. Ist ja auch so spät und kann man auch vielleicht nicht immer gucken. Genau. Ja. Dein und Thema? Mein Thema, mein Hund ist gestorben. Dein Hund ist gestorben? Genau. Und zwar vor 1,5 Stunden vom Auto überfahren worden. Oh, das ist aber ein sehr trauriges Thema. Das ist ein sehr, sehr trauriges Thema. Wie alt war dein Hund? 7 Jahre. 7, 8 Jahre muss er gewesen sein. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Was war es für ein Hund? Es war ein Raucherdackel. Also ein Raucherdackel. Mein Vater, der geht jeden Abend halt mit denen spazieren. Also ich war im Zweierrohrhardacke. Und der eine ist Gott sei Dank nicht überfahren worden. Mhm. Wie ist denn jetzt genau dieser Unfall passiert vorhin? Ja, das erzähle ich jetzt mal. Und zwar, mein Vater, der geht immer in der Polizeiwache rum bei uns in der Stadt, das ist eine kleine Stadt in der Nähe bei Düsseldorf. Und und dann war der auf der anderen Straßenseite, der Hund. Also mein Vater lässt ihn immer frei laufen. Mhm. War auf deiner Straßenseite, dann wollte der Hund rüberlaufen, dann blieb er auf einmal stehen und da kam das Auto. Mhm. Und das Schlimme an der Sache ist ja, der Autofahrer ist brutal drüber gefahren und weitergefahren. Mhm. Der hat nicht angehalten. Mhm. Habt ihr denn das Kennzeichen? Nee, das hat mein Vater nicht gesehen in der Aufregung. Mein Vater war selber geschockt. Und Hund war sofort tot? Nein, und zwar in der Polizeiwache, die haben das gehört und sind alle direkt rausgerannt. Mhm. Die Beamten. Hm. Und mein Vater dann mit seinem Hund zum Tierarzt gefahren, mit Blaulicht direkt. Hm. Und also der hat ein Bein gebrochen und innen war alles kaputt. Hm. Also der ist mitten drüber gefahren und der Tierarzt meinte, das ist nicht mehr zu retten. Hm. Und hat ihn eingeschläfert dann? Ja. Hm. Mhm. Und das war natürlich für mich, also beziehungsweise auch für meine Mutter ein Riesenschock. Hm. Hm. War das so wirklich, du hast gerade gesagt, mein Hund, das ist nicht euer Hund, sondern es ist eher wirklich deiner gewesen? Also nee, es ist schon unser Hund, aber ich hatte so einen halt speziellen Bezug zu dem Hund, weil er kam morgens immer in mein Bett und hat mich geweckt und sowas. Mhm. Und obwohl er hat mich auch manchmal mal angebrummt, aber das hat er nicht bös gemacht, bösartig gemacht. Also, wo ist der Hund jetzt im Moment? Im Moment, wir haben ihn bei uns zu Hause liegen. Mhm. Also meine Mama hat ihn in den Decken eingewickelt und dann haben wir den erstmal in den Kofferraum von unserem Auto gelegt. Hm. Also er ist bei dem Arzt eingeschläfert worden? Mhm, dann mitgenommen. Ihr habt ihn wieder mitgenommen. Was macht man denn mit so einem toten Hund? Ja, normalerweise gibt es, glaube ich, so eine spezielle Entsorgungsstelle oder sowas. Hm. Aber also wir begraben den bei uns im Garten. Darf man, glaube ich, nicht, ne? Darf man, glaube ich, nicht, aber das ist nicht der erste Hund, den wir da begraben haben. Ich meine, die anderen sind nicht auf diese schreckliche Weise gestorben, ja. Altersschwäche und so, aber das finde ich ziemlich heftig und so. Ich hatte noch nie einen Hund. Und insofern kann ich das gar nicht so nachvollziehen, was man vielleicht auch für eine Beziehung zu einem solchen Tier aufbaut. Ich erahne das aber, dass so eine Beziehung sehr eng sein kann, ne? Und sehr tief. Und also insofern. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, halt. Ich kenne gar nicht. kann nicht ohne Hunde sein. Mhm. Das geht nicht. Du bist jetzt richtig traurig, ne? Ich habe eben geweint. Mhm. Wie ein Schlosshund. Mhm. Also im Moment geht's. Im Moment bin ich etwas gefasster. Mhm. Mhm. Denkt man dann in der Situation auch schon darüber nach, naja, ich kaufe mir einen neuen? Oder ist das jetzt erstmal kein Thema? Also darüber hat meine Mutter nachgedacht. Ich sitze weniger. Mhm. Ich habe gesagt, ach, jetzt denk mal anders drüber nach, nicht darüber. Mhm. Mhm. Weil das muss man erstmal verarbeiten. Mhm. Also ich denke schon, dass da irgendwann einen neuen Hund suchen. Mhm. Klar, ja. Aber das muss man erstmal. Und wieder wie gemein und wie hinterhältig, dass dieser Fahrer dann auch noch abgehauen ist, Fahrerflucht begangen hat. Ne? Der hat Fahrerflucht begangen, ja. Und vor einem Polizeigebäude auch noch. Ja. Mhm. Und ich habe auch vor, dass morgen bei uns in die lokale Presse zu setzen. Hm, vielleicht gibt es ja doch irgendein Zeugen. Vielleicht hört es ja jetzt sogar jemand hier bei uns. Ja. In Düsseldorf war das, hast du. Ja, nicht in Düsseldorf. Das ist in der Nähe von Neuss ist das. Nähe von Neuss. Mhm. Wie hieß die Straße? Lindenstraße. Lindenstraße, Polizeistation. Ja. Mhm. Polizeistation. Also wenn wir da behilflich sein können, sind wir natürlich gerne behilflich. Ja, das wäre sehr lieb. Ja, das macht den kleinen Hund natürlich auch nicht. Stimmt. Aber dennoch ist es natürlich richtig, dem danach zu gehen. Aber ich meine, mein Vater hat gesagt, der hat im Moment das Fahrzeug nicht wahrgenommen, beziehungsweise das Kennzeichen. Mhm. Aber der meinte, der Fahrer hat sich noch nicht mal umgedreht. Mhm. Der ist kaltblütig weitergefahren. Mhm. Der meinte, der hätte sogar noch Gas gegeben. Mhm. Ja. Lieber Michael, traurige Geschichte. Mhm. Morgen werdet ihr den kleinen Hund begraben. Genau. Und dann hoffe ich für dich, dass das nicht so sehr lange dauert, die Traurigkeit, dass du darüber hinwegkommst. Ich hoffe. Alles Gute. Ich bedanke mich, dass ich mit dir reden durfte. Ne? Tschüss, Michael. Okay, danke. Tschüss. 0800 5678 111 und das gilt auch für 2 cm große Jungs, Männer oder Mädels. Patrick, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Patrick. Was ist dein Thema? Ich möchte erstmal sagen, wirklich, deine Sendung gucke ich fast jeden Abend und du bist mir sehr sympathisch. Dankeschön. Du hast eine sehr sympathische Ausstrahlung und deswegen rufe ich bei dir an. Mhm. Also es geht darum, ich bin mit 7 Jahren von meinem Onkel sexuell missbraucht worden. Mhm. Mit 7 Jahren? Ja, mit 7 Jahren, das ging ein halbes Jahr lang. Mhm. Was hat er mit dir gemacht oder was musstest du tun? Wir haben damals ein Ferienhaus im Emsland gehabt. Mhm. Und wenn meine Eltern unterwegs waren, dass sie feiern waren und so, und dann musste ich bei meinem Onkel schlafen. Mhm. Ja, was hat er mit mir gemacht? Er hat sein Glied bei mir hinten reingesteckt, er hat mich berührt überall. Mhm. Ich musste ihn oral befriedigen. Das muss dir doch als 7-jähriger Junge unglaublich wehgetan haben. Wenn er sein Glied in deinen Po gesteckt hat. Natürlich, heute denke ich ein bisschen anders darüber, weil als Kind bist du zurückhaltend, verstört. Mhm. Man sagt, man schluckt es, man mag da nicht drüber sprechen, man möchte es einfach nur vergessen, wenn es vorbei ist. Mhm. Ja, und das ging jetzt so über ein halbes Jahr. Was hast du denn währenddessen, wenn das dann immer wieder so passierte? Ich habe mich eigentlich immer geweigert, zu meinem Onkel dann wieder rüber zu gehen. Mhm. Aber da waren meine Eltern da und die haben gesagt, also ich soll mich nicht so anstellen. Mhm. Hast du dich denn, wenn der Onkel dann wieder Anstalten unternahm, an dich heranzugehen, hast du dich gewehrt oder hast du das dann über dich ergehen lassen? Ich habe es über mich ergehen lassen. Nur zu sagen und nur zu denken, dass es schnell wieder vorbei ist. Mhm. Wie alt war dein Onkel damals? Ach, weiß ich nicht, weil ich bis dato nie wieder Kontakt zu ihm hatte. Mhm. Also ich denke schon, dass er jetzt 60, 65 ist. Ich weiß es nicht. Das ging ein halbes Jahr. Ja. Damals, als du 7 Jahre alt warst. Richtig. Heute bist du 31. Ja. Und ich denke, das liegt daran, was jetzt das zweite kommt, dass ich nicht beziehungsfähig bin. Ich bin jetzt mit 31 Jahren, ich habe mehrere Beziehungen gehabt, aber jedes Mal, wenn das also intimer wurde zwischen einer Frau und mir, habe ich abgeblockt. Mhm. Also ich konnte nie mit einer Frau schlafen. Bis heute nicht. Du hast noch nie mit einer Frau geschlafen? Nein, noch nie. Mhm. Wie lange warst du denn maximal mit einer Frau zusammen? Ich habe einmal geschafft, dass wir 3 Monate zusammen waren, wo ich mir dann immer Ausreden einfallen lassen habe, damit ich nicht mit ihr schlafen brauche. Was hält dich denn, oder was bremst dich denn so ab? Ich könnte mir vorstellen, dass du schon in erotischen Situationen warst. Ja, natürlich, klar. Was hält dich denn dann davon ab, diesen Schritt dann auch zu tun? Das Gefühl ist bei mir so, als wenn sich der Hals zuschnitt, als wenn jemand mir den Hals zudrückt. Mhm. Es geht dann aber... Eine Berührung, wenn sie mich jetzt berühren würde. Ach so, man darf sich auch nicht streicheln, Frauen dürfen nicht... Nein, dann kriege ich die Krise, dann werde ich wahnsinnig. Kopf, weil dann, ja, hole ich dann die Vergangenheit immer wieder hervor. Hast du Frauen schon geküsst? Einen normalen Kuss, einen Zungenkuss bin ich nicht fähig zu. Also du hast auch noch nie, weiß ich jetzt, mit einer Frau mal nur im Bett gelegen, einfach so gekuschelt oder so? Nee, kann ich. Das geht auch nicht. Also der erotische Kontakt ist gleich null eigentlich, den du erlebt hast bislang. Ja. Seit dieser Zeit, es gab auch keine Jugendliebe oder keine Jugenderfahrung, Pubertätserfahrung, gar nichts. Nein, gar nicht. Befriedigst du dich denn selbst? Ja. Das ja. Ja, welche Fantasien hast du dann dabei? Was denkst du? Ja, einfach nur mal, wie es ist, mit einer Frau zu schlafen oder einfach nur mal, ja. Aber da hast du dann schon die konkreten Vorstellungen. Die Vorstellungen und die Fantasien habe ich schon. Mhm. Aber wenn das also tatsächlich soweit ist, block ich ab. Mhm. Ja. Du bist ja schon, sage ich mal, 31 Jahre alt. Mhm. Und du schleppst dieses Problem jetzt seit deiner Pubertät mit dir herum. Richtig, ich habe versucht, mal eine Therapie zu machen. Unbedingt würde ich das empfehlen. Unbedingt, Patrick. Ja, kommt jetzt nämlich da. Ich hatte einen Psychotherapeuten, das war in Lüneburg. Mhm. Und es gibt ja, dass man sich wirklich bis zum dritten Lebensjahr zurückerinnern kann. Mhm. Eben halt die ganze Lebensgeschichte. Mhm. Aber dieser Mensch war so unsympathisch und ich habe sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich also wirklich das nach 4 Wochen abgebrochen habe und habe gesagt, das hat sowieso keinen Zweck. Also wenn du jetzt nochmal an solchen Menschen gerätst, das möchtest du nicht. Mhm. Dennoch musst du es nochmal versuchen. Vielleicht musst du es auch noch ein drittes oder viertes Mal versuchen, bis du an jemanden gerätst, dem du vertraust. Denn das schaffst du nicht alleine. Du siehst ja, dass du es nicht alleine schaffst. Und dein ganzes Leben ist ja gravierend blockiert. Das weiß ich. Also ich sage mir immer, man muss erst die Vergangenheit verarbeitet haben, um in der Gegenwart und Zukunft leben zu können. Ja, aber die kannst du nicht alleine verarbeiten. Ja, man versucht es immer selber, weil ich kann mit meinen Eltern darüber, gut, meine Eltern sind geschieden, aber ich kann mit meinen Eltern darüber oder speziell jetzt mit meiner Mutter oder mit meinen Geschwistern nicht darüber reden. Nicht darüber reden? Mit wem hast du denn überhaupt bisher darüber geredet? Ja, das erste Mal jetzt mit dem Psychotherapeuten. Ja, und das zweite Mal mit dir. Sonst noch mit niemandem? Kein Freund, keine guten Freunde? Nein, gar nichts. Kann ich nicht. Also das so auf dieser Entfernung jetzt. Geht das sehr gut, ne? Geht das, ja. Dann kann ich mich auch öffnen. Dann ist das okay. Aber sonst weiß ich nicht. Also ich merke selber, mir fehlt was. Also ich brauche was, weil... Ich bin ganz davon überzeugt, ganz sicher, und ich kann dir das auch nur wirklich mit aller Überzeugung anempfehlen, dass du dich nochmal in die Hände eines guten Therapeuten begeben solltest. Den zu finden. Ja, der weiß ich. Nimm ich sehr ernst. Deshalb möchte ich dir anbieten, dass du gleich mit meiner Psychologin ein wenig redest, dass sie dir vielleicht Kontaktadressen vermittelt und noch so ein paar Tipps gibt, wie man das gut recherchiert. Oh, das wäre gut. Das ist das Einzige, was ich dir diesbezüglich anbieten kann. Ich habe aber noch eine Frage. Ist denn dieser Onkel irgendwann mal belangt worden? Ist der angezeigt worden? Gar nichts. Wenn keiner das weiß, wie heißt es, wo kein Richter ist, ist auch, oder dieser Spruch, es gibt ja, ich habe ja nie mehr darüber geredet. Stimmt, wenn du mit niemandem geredet hast, hast du auch nicht vor Gericht geredet, klar. Natürlich. Richtig. Sie haben das Ferienhaus weggegeben und seitdem habe ich nie wieder Kontakt mit ihm gehabt. Aber er lebt noch, ne? Er lebt noch. Gab es denn da nicht so, als du dann so ein bisschen älter wurdest und bewusster wurdest, auch so Momente des Hasses und der Wut, dass du gedacht hast, ich zeig den an? Den Hass habe ich immer noch. Die Wut auch noch, denn die Wut, das, was er mir angetan hat, was jetzt früher gewesen ist, und aber speziell was heute ist, dass ich eben halt diesen Kontakt zu einer Frau, ich glaube schon, dass es der Grund ist, dass ich nicht beziehungsfähig bin. Bin ich auch sicher, dass es einen ganz großen Zusammenhang gibt da, ja. Patrick, leg bitte auf. Ja. Wir rufen dich wieder an, das heißt, meine Psychologin, die Petra, ruft dich an und dann könnt ihr in Ruhe nochmal miteinander reden. Okay. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, Patrick. Tschüss. Tschüss. 1:34:04 und jetzt eine ganz kleine Pause. We'll be right back. 1.35 Uhr, 16 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, das heißt, ihr könnt mich ganz einfach anrufen. Ja, ihr könnt mich ganz einfach anrufen. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei, Faxnummer 0800 5678 110. So, weiter geht es jetzt mit Claudia und Claudia ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Claudia? Hallo? Ja, Claudia, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Du klingst aber verrauscht, Claudia. Verrauscht? Ja, du telefonierst vermutlich über ein Funktelefon, ne? Ja, genau, über ein Handy. Ja. Also, ja. Um was geht's? Ja, also mein Thema ist auch das horizontale Gewerbe. Das horizontale Gewerbe, genau. Was für ein schöner altmodischer Begriff. Ja, genau, also... Was ist das eigentlich? Warum heißt das, horizontal, warum heißt das horizontales Gewerbe? Ja, also ich habe da auch, ich habe da auch quasi keine Probleme mit, nur die ganze Geschichte fing halt so an. Ich arbeite bei einer Begleitagentur als Callgirl. Mhm. Und ich werde halt immer angerufen und von dieser Agentur und die vermitteln mir halt Aufträge, so Haus- und Hotelbesuche, auch rund um die Uhr. Mhm. Ja, und das fing halt damals so an. Ich mache den Job halt seit 3 Jahren und ich hatte damals Schulden gehabt von einem Ex-Freund und das waren über 10.000 Mark, die musste ich abbezahlen. Ja. Ja, mittlerweile bin ich aber verheiratet, habe 2 Kinder und ich kann es nach wie vor, ich kann es irgendwie nicht lassen. Weiß dein Mann Bescheid? Mein Mann, der weiß das ja, der weiß es von Anfang an. Mhm. Und weil wir halt damals die Schulden hatten, beziehungsweise ich die Schulden hatte, hat er gesagt, okay, dann mach es halt so lange, bis das abbezahlt ist und dann hörst du auf. Mhm. Nur sind die Schulden abbezahlt und du machst immer noch weiter? Schon lange abbezahlt, ja, ja. Warum machst du denn weiter? Macht dir der Job so viel Spaß? Ja, manchmal macht es Spaß, manchmal, meistens aber nicht. Oder ist es doch eben der einzige Grund ist halt, das ist auch mein größtes Problem, ich bin also ziemlich geldsüchtig. Ich wollte gerade sagen, du bist geldgeil, das ist schnell verdient. Auch das ist das Problem, wenn ich jetzt eine Woche nicht gearbeitet habe, dann bin ich todunglücklich. Wie viel verdienst du denn in einer Woche? In einer Woche, das ist immer unterschieden, das ist ganz verschieden. Also im Monat beläuft sich das ungefähr von 4.000 bis 7.000 Mark. Netto? Ja. Das ist natürlich eine Stange Geld. Ja, und ich bin halt hauptberuflich Hausfrau und Mutter und ich arbeite nur abends und nachts. Ja, und ich habe halt das Problem mit, ich wollte halt auch schon aufgehört haben, schon vor 3 Monaten, weil ich da ein Schlüsselerlebnis hatte. Deswegen rufe ich auch an. Mhm. Also ich bin reingelegt worden in ein Hotel und mein ganzes Geld war weg, was dieser Herr mir dann gegeben hatte. Der hatte mich also mit K.O.-Tropfen beträufelt, mir irgendwas in Kaffee geschüttet und ich bin eingeschlafen und am nächsten Morgen um 7 Uhr aufgewacht und meine Tasche war durchwühlt. Wie viel Geld hat er genommen? Also das komplette Geld, was er mir gegeben hat für diese paar Stunden. Das also, das waren 1200 Mark. So teuer bist du für ein paar Stunden 1200 Mark? Ja, also wir nehmen immer 300 bis 400 Mark die Stunde von unserer Begleitagentur. Ja, und ist es richtig, wenn ich sagen würde, dass du eine Edelhure bist? Ja, genau. Kann man sehen. So könnte man es auch bezeichnen. Ja. Ja, ich bin also schon in einem... Ja, so, nur ist dieses Jahr noch... Nur ist dieses Jahr noch glimpflich ausgegangen. Da hätte ich Glück gehabt. Und er hat mir auch mein Geld weggenommen, was ich noch im Portemonnaie hatte. Zum Glück waren das nicht so viel. War das nur noch 20 Mark gewesen. Kannst du denn jetzt diesen Anlass nicht, du nennst das selbst Schlüsselerlebnis, nicht... Ich hab's ja versucht. Ich hatte 2 Wochen, dann war ich so frustriert und ich habe auch geheult und ich habe das auch sofort meinem Mann erzählt und ich wollte auch aufhören, aber ich habe es nicht geschafft. Ich hatte dann wieder nach 2 Wochen nicht mehr so viel Geld. Was sagt denn dein Mann dazu, dass du das nicht aufhörst? Das muss doch für den auch eine permanente Belastung sein. Ja, es ist auch, also er findet es nicht gut, aber er weiß, dass ich es nicht lassen kann, dass ich schon danach süchtig bin. Und also er ist nicht eifersüchtig, wenn du weg bist? Nein, wir führen da eine lockere Ehe, also eine lockere Beziehung. Mhm. Und was macht er vom Beruf? Ja, auch mit den Männern, es ist mit den Kunden, es ist ja auch nicht immer mit Sex, also es ist ja wirklich nur... Du gehst nicht immer mit denen in die Kiste? Nein, und ich bekomme trotzdem immer das volle Geld. Das ist meistens Du bist dann so eine richtige, also wirklich eine Gesellschaftsdame, ne? Genau, eine Gesellschaftsdame, aber... Dich kann man auch mieten, um mit dir zusammen in die Oper zu gehen, ne? Genau, das kam auch schon öfter vor. Also so Oper nicht, aber ja, ich war mal auf dem... Ja, auf Polterabend. Solche Sachen halt, ja. Ja, was ja macht mit allen Herren. Was macht denn dein Mann vom Beruf? Mein Mann ist beruflich Produktionshelfer. Das heißt, du verdienst mehr als er unter Umständen? Ja, ich verdiene das Dreifache mehr wie er. Das Dreifache. Ja. Aber ihr wärt, wenn ihr gut kalkulieren würdet, eigentlich auf das Geld nicht angewiesen. Oder? Ja, sagen wir mal so, wenn man sich irgendwie einschränken könnte, aber das kann ich nun mal leider nicht. Du bist da schon gewohnt, das Luxusleben? Eben. Mhm. Und wir haben zwei Autos, also ein großes und ein kleineres. Und ich verwöhne auch die zwei Kinder sehr. So, Claudia. Jetzt, was erwartest du von dem Telefonat mit mir? Ja, dass du mir sagst, dass ich das endlich mal lassen soll. Meinst du, danach würdest du dich dann richten, wenn ich das sage? Ich weiß es nicht. Also es sind ja verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Ja. Einmal, was mir sehr schwer nachzuvollziehen ist, aber ich nehme das mal so hin, wenn du es so sagst, dass dein Mann darunter nicht leidet. Gerne würde ich mit deinem Mann auch persönlich sprechen. Vielleicht belastet ihn das doch letztendlich. Ja, klar. Ne? Ich weiß es nicht. Also wir reden auch so indirekt, also nicht darüber. Mhm. Also er weiß nur, ich gehe halt arbeiten. Mhm. Er weiß auch, was ich arbeite. Mhm. Und am nächsten Morgen, wenn ich wieder da bin oder nachts oder nachmittags, egal, dann reden wir auch nicht drüber. Mhm. Also das ist schon mal ein Signal, das ist für mich auch schon mal wirklich ein Signal, dass der das nicht so einfach wegsteckt. Ja, genau. Ja. Also das interessiert ihn ehrlich gesagt auch nicht. Weiß man nicht. Gut, aber jetzt der andere Aspekt ist noch, dass du selbst, dir macht es Spaß. Das ist ein Job, der dir schon liegt. Ja, also es ist der Reiz, der macht mir Spaß. Mhm. Der Reiz, der Reiz des Geldverdienens, dass ich dann sofort das Geld netto habe. Mhm. Und B, auch, ich bin auch so ein bisschen so ein Flirttyp eher. Mhm. Also ich flirte gerne. Ich finde ja, dass du hast immer auch zwei Kinder. Du trägst eine Verantwortung, womit ich nicht sagen will, es gibt viele Huren, die Kinder haben und die machen das fantastisch. Klar. Also aber du hast auch noch einen Ehemann und da trägt man auch Verantwortung für die Ehe. Irgendwas in mir oder alles sagt in mir, es wäre, glaube ich, vielleicht schon doch besser für euch, für eure Familie auch, wenn du dich umorientieren würdest. Du kannst ja irgendwas anders arbeiten, gut, dann verdienst du nicht so viel Geld, das ist klar. Das ist es nämlich, dann verdiene ich nicht meine Mutter, die hat das auch so am Rande schon mittlerweile mitbekommen, weil sie öfters mal bei uns war und dann musste ich gerade weg und musste mich gerade in den Top-Klamotten schmeißen, Kostüm und... Also pass auf, Clara, ich finde, du brauchst nicht so diese Top-Klamotten und ihr braucht vielleicht auch nicht zwei Autos. Und man kann auch wunderbar leben, vielleicht mit der Hälfte Kohle, die ihr dann zur Verfügung hättet. Und du kannst dir, du kennst genügend Leute, du könntest vielleicht auch einfach im Barbereich dir einen Job annehmen, wo du aus diesem Hure-Milieu zumindest raus bist. Also in dem aktiven Ruhmilieu oder ich bin ja schon im Milieu drin, Domian, aber das ist nicht richtig das Hurenmilieu, was man halt kennt. Habe ich schon verstanden. Egal, ist, ich arbeite immer für mich selber. Also ich bin nicht Zuhälter oder. Nee, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Aber also ich bin nach einer Stunde weg aus dem Hotel. Ja, habe ich verstanden. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass du dir durchaus vielleicht einen Job suchen solltest, mit dem du dann auch dein eigenes Geld verdienst. Dann ist es halt ein bisschen weniger. Aber weißt du, was ich am allerernstesten nehme, ist, dass du anrufst und von mir sogar gesagt haben möchtest, hör auf. Das sagt mir wiederum, dass du im Prinzip auch aufhören möchtest und dass da viele, viele Stimmen in dir sind. Ich will auch aufhören, weil ich sag mir auf Dauer, das weiß auch jeder. Mhm. Chefin weiß das auch. Sie sagt, auf Dauer kann man den Job auch nicht machen. Auf Dauer das kann man. Pass auf. 30. Genau, du bist 28. Eben. Auf Dauer kann man den Job nicht machen. Und ich sage dir jetzt, Claudia, hör damit auf. Mhm. Definitiv. Dickes Ausrufungszeichen, ohne Wenn und Aber. Kommen wir jetzt nicht mit Ansprüchen und Luxus und so. Kann man alles runterfahren. Haben andere Leute auch gepackt. Man kann auch sehr glücklich und schön leben mit ein bisschen weniger Kohle als ihr. Und sucht den anderen Job. Und somit ist dieses Gespräch beendet. Ohne, alles klar. Ohne Jammerei am Rande, okay? Alles klar. Viel Erfolg dabei. Tschüss, Claudia. Tschüss. Guckt mal, was wir hier aus dem Internet rausgezogen haben. Stichwort 2 cm Männer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im Fernsehen so erkennen könnt. Den Radiozuhörern, ich glaube, man kann es erkennen. Ne? Da ist die Fantasie ein großer Frauenfuß, allerdings nicht nackt, sondern ein Stiefel. Und darunter steht ein kleines, 2 Zentimeter großes Männchen und hat Angst oder hofft bald von diesem großen, voluminösen Frauenfuß zertreten zu werden. 2 Zentimeter Menschen, ich will mit euch reden. Manuela, 27 Jahre alt. Wo bist du? Hier. Guten Morgen. Ja, hallo. Bist du so drauf? Ja. Bist du so, 2 Zentimeter mäßig? Ich wollte gerade sagen, Domian, erstmal klasse, deine Sendung ist echt super. Ich sehe es zwar nicht immer, mir geht es halt auch so wie allen anderen Berufstätigen, ja. Aber so oft ich halt kann. Ja. Und ich bin zwar nicht diejenige, die jetzt 2 Zentimeter groß sein will, um irgendwelche Fantasien auszuleben, aber zurzeit komme ich mir manchmal schon so klein vor und warte darauf, dass mich von einem Moment auf den anderen mein Schicksal eben wie dieser große Stiefel da zertreten wird. Aber ein Thema ist ein ganz anderes Thema, weswegen du anrufst. Ja, genau. Dann erzähl mal. Im Grunde genommen schon. Also es ist eine etwas merkwürdige Dreiecksgeschichte. Mhm. Oh je, wo fange ich da an? Also fangen wir mit dem normalen Teil an. Mhm. Ich habe mich vor einiger Zeit schon total bis über beide Ohren in einen jungen Mann verliebt, den ich eigentlich schon seit größter Kindheit kenne, aber wir sind uns eigentlich erst die letzten 2-3 Monate näher gekommen. Mhm. Der ist in deinem Alter ungefähr. Ja, der ist 4 Jahre jünger. 4 Jahre jünger. Mhm. Und wir kommen also super miteinander aus. Es ist aber so, dass es noch nicht ausgesprochen wurde. Also das zwischen uns ist, wir kommen blendend miteinander aus. Es ist also Händchen halten, ist noch nichts passiert, nichts gelaufen? Nein, in der Richtung nicht. Aber wir sind auf einer, wie soll ich sagen, es ist eine sehr, sehr tolle und eine wunderschöne geistige Beziehung, die da ist. Und es baut sich so ganz, ganz langsam auf. Also voller Spannung und Erwartung. Ja. Ja, es ist traumhaft. So, der Dritte. Wer ist der oder die Dritte? Jetzt, die dritte Person ist sein Daddy. Sein Daddy, ach du liebe Zeit. Der hat sich Papa. Nämlich schon vor einigen Monaten in mich verliebt gehabt. Der Papa ist wie alt? Na je, ich hätte, müsste im Alter von meinem Vater sein, also 55, denke ich so. 55. Und der wiederum hat sich vor ein paar Monaten schon in dich verliebt. Ja, bevor sein Sohn sich in mich verliebt hat. Ich hoffe zumindest, dass er in mich verliebt hat. Achso, aber du hast dich in den Vater, in den Papa auch verliebt? Nee, überhaupt nicht. Ach du, überhaupt nicht? Nein. Ach ja, dann ist es ja. Ich dachte jetzt. Nicht. Für mich ist er wie eine Vaterfigur. Also er war einer der besten Kumpels meines Vaters. Mein Vater ist verstorben. Und wie hat sich das jetzt bemerkt? Hat der Papa dir eine Liebeserklärung gemacht? Ja, mehrere. Also schriftlich, mündlich. Wie hast du darauf wiederum reagiert? Ich habe immer wieder gesagt, dass ich ihn wirklich sehr, also einen sehr, sehr guten und lieben Freund schätzen würde. Und für mich war er zeitlang auch ein Vaterersatz für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat er das akzeptiert? Ja, anscheinend nicht, weil sonst würde er nicht weiter sagen, ja, er möchte so gern an der Stelle seines Sohnes sein. Oder wenn er dann sagt, ich beneide ihn. Das heißt, er weiß Bescheid, dass da eine Spannung ist. Er weiß es, ich habe ihm erzählt, weil, wie gesagt, Domian, er war 11 für mich irgendwo ein Vaterersatz. Was sagt denn dein Freund oder dein junger Freund, der junge Mann, was sagt der denn? Der weiß gar nichts davon. Ach, der weiß ja gar nichts davon. Um Gottes Willen, Domian, da darfst du es nie erfahren. Warum nicht? Weil wir haben uns erst neulich über Männer und so unterhalten, über Beziehungen, und weil ich nie eine richtige Beziehung hatte. Das ist das erste Mal, dass ich richtig verliebt bin. Und weil ich immer ein gewisses Misstrauen hatte. Ja, aber warum darf er das nicht erfahren? Dann hat er mir so gesagt, ja, es gibt aber auch treue Männer und so. Und habe ich ihm gesagt, nein, ich schwöre dir, jeder Mann kann untreu werden. Wenn man als Frau es nur geschickt genug anstellt, kriegt man jeden dazu, einen Seitensprung zu machen. Und das war halt eine blöde Aussage von mir. Es war bei einem Bier, ich habe mir halt so. Ziemlich blöde Aussage, kannst du auch Frauen genauso beziehen. Halt. Und dann sagt er, also es gibt 2% wahrscheinlich, die es nicht tun werden, sagt er dann. Und für den 2% zählt aber mit Sicherheit sein Vater. Und dann habe ich erstmal geschluckt, Domian, weil ich dachte, Gottes Willen, du wüsstest. Weil, klar, Hat der Vater nicht Angst, dass du das seinem Sohn erzählst? Nee, der hat vollstes Vertrauen zu mir. Und sein Sohn wiederum, der hat vollstes Vertrauen zu mir. Das geht dir ein bisschen auf die Nerven, ne, mit dem Vater. Ich bin ehrlich gesagt total am Ende, weil ich jetzt auch seit einigen Tagen überhaupt keinen Kontakt mehr zu, nennen wir mal, zu meinem Freund habe. Warum? Weil ich einfach Angst habe, dass alles den ganzen Bogen zu überspannen jetzt. Also, dass ich möchte da wirklich nicht in ein Familienidyll einbrechen. Das möchte ich auf keinen Fall, weil ich habe gemerkt, dass sein Vater immer wenn ich von, davon erzähle, wenn jetzt wenn ich mit seinem Sohn beim Abendessen war und wir uns getroffen haben, dann möchte er immer wissen, was war denn und pass auf, ja, jetzt lass, habt ihr genau, lass mich jetzt das sagen. Also ja. Ich finde das mich provoziert das, wenn ich das höre. Der Vater hat verdammt nochmal zu akzeptieren, dass du keine Liebesbeziehung willst. Und der Vater hat verdammt nochmal zu akzeptieren, wenn du eine Liebesbeziehung zu seinem Sohn aufbauen möchtest. Nur weil da so eine komplizierte Familienkonstruktion ist, darf man sich doch nicht einer so schönen Sache entziehen, die da bei euch, die da bei euch wächst. Geh doch viel härter an diesen Vater ran und sage ihm auch, pass auf, ich war bisher loyal und habe dem Sohn nichts gesagt. Mittlerweile weiß ich aber nicht mehr, wem gegenüber ich loyal sein soll. Wenn jetzt nicht bald definitiv Schluss ist, sage ich das deinem Sohn, das ist für mich erleichternd. Vielleicht hast du dann Ruhe vor ihm. Vielleicht könnt ihr euch so einigen. Du sagst, du bietest ihm an, dass das dann in der Verschwiegenheit versinkt, die ganze Angelegenheit. Mhm. Ich glaube, es täte dir aber noch viel wohler, wenn sich da eine große Liebe entwickeln sollte zwischen dir und diesem jungen Mann, dass es ihm doch sagen müsstest. Aber mach dem Älteren doch erstmal wirklich ganz klar, dass es so nicht mehr geht und dass du härtere Maßnahmen auch ergreifst. Weißt du, das Problem ist, ich liebe seinen Sohn so sehr, dass ich ihm nicht wehtun will. Und wenn ich wem willst du? Nein, du sollst ja erstmal dem Vater androhen, dass es dem Sohn sagt. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Also das habe ich jetzt wenigstens schon, also zweimal ganz sicher getan, sogar einmal schriftlich. Ja, nur bricht auch noch nicht die ganze Welt für den Sohn zusammen, wenn der Vater sich auch mal in eine jüngere Frau verliebt. Also so dramatisch finde ich. Ja, also damit muss. Ja, aber dann muss er damit halt auch leben. Also so schlimm finde ich es auch nicht. Ihr habt ja nichts miteinander gehabt. Das fände ich schlimm, wenn ihr es auch nebenher noch was gehabt hättet und ihn den Sohn betrogen hätte. Das wäre schlimm. Mein Gott, das finde ich nie. Also meine Überlegung, es dem Älteren nochmal richtig anzudrohen, wenn nicht, dann sage ich es definitiv. Wenn das nicht fruchtet, dann klartisch machen bei deinem Freund. Und ich glaube, dann ist der Damm ganz gebrochen und ihr habt auch eine vielleicht eher noch eine Zukunft, eine Gemeinsamkeit. Ja, oder er misstraut mir dann, das weiß ich ja nicht, wie sich das dann... Ja, aber was ist denn jetzt die Alternative? Die Alternative ist doch jetzt völlig verfahren. Ja. Und wenn du ihm das genauso erklärst, wie du es mir erklärt hast, und der dich liebt, und dann wird da auch ein Vertrauensverhältnis da sein, und dass er dir das so abnimmt. Das weiß ich ja noch nicht. Ich auch nicht, aber das ist... auch so liebt. Ja, gut, aber das ist dann halt auch ein Versuch wert, ne? Ja. Manuela. Aber wie gesagt, das ist jetzt eben seit Tagen, besteht ein richtiges Schweigen zwischen uns. Ist doch schrecklich. Seit Tagen nicht mehr an. Ist doch schrecklich. Und ich dass da der Vater wieder dazwischen gekommen ist. Und er weiß gar nicht, was los ist, letztendlich. Nee. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt da wieder anrufen und Ja. Du rufst erst den Älteren an. Mhm. Und dann er muss ihm irgendwas erzählt haben, weil es ist... Und dann ruf den Jungen. Waren wir verabredet und er ist gar nicht zu unserer Verabredung gekommen. Gut, dann ruf ihn an und sag ja, was ist los. Ruf vorher den Eltern an, sprich mit dem und dann mit dem Jungen. Okay? Okay. Schwierige Situation, aber lösbar. Ja, also es ist eine sehr schwierige Situation, wie gesagt, weil wir sehen fast täglich den Vater und ich wünsche toi. Danke, Doris. Alles Gute, tschüss, Manuela. Dir weiterhin auch viel Erfolg für deine Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. 19 Jahre, Frank. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Zack, zack geht das hier. Bist du dran? Ja, ich bin ganz präsent. Was ist los? Gut. Mein Thema, Geschwindigkeitsrausch. Ach, wieder kein 2 cm, Mann. Ich fieber Nein. hier. Meiner ist länger und ich auch, nein. Ich fieber hier den kleinen Männern hinterher. Ja, erstmal ein ganz großes Lob. Ich höre deine Sendung jeden Abend. Echt, jeden Abend? Obwohl ich jeden Morgen arbeiten muss. Wann musst du raus? Um 6:30 und dann hängst du bis 2 Uhr vor einem Radio- oder Fernsehgerät? Radiogerät. Boah. Ja, ich habe da so einen Timer drin, der geht also nach 59 Minuten aus. Mhm. Das heißt, nach einer Minute drücke ich nochmal drauf und dann genau, wenn du zu Ende bist, das Radio geht auch aus. Aber mein eigentliches Thema ist halt Geschwindigkeitsrausch. Ja. Also, ich habe jetzt den Führerschein seit letzten November. Ja. Ober. Mhm. Und tja, ich habe sie jetzt innerhalb der Zeit dreimal geblitzt, ne? Mhm. Wie viel bist du zu schnell gefahren? Ja, das war zweimal 50er-Zone, einmal mit 63. Mhm. Das zweite Mal war mit 75. Frank, ich lese gerade auf meinem Bildschirm eher, das heißt, du sollst viel näher ans Telefon gehen. Ja. Sonst kriegen wir dich technisch nicht gut über den Äther. Hm? Also, letztes hatte ich auch nicht verstanden. Es war eine 50-Kilometer-Zone und du bist wie schnell gefahren? 75, ja, ist schon ganz heftig. Ja. Mhm. Und das andere war noch besser. Da war 50er-Zone, da hatte ich jetzt 87 drauf. Mhm. Und jetzt gab es die Strafanzeige. Und jetzt bin ich erstmal 400 Mark plus. Ja. Führerschein 4 Wochen weg. Zu Recht, sage ich dazu. Das ist fies. Ja, klar. Ja, ja, guck doch mal, und Nachprüfung machen, ne? Echt, und Nachprüfung machen? Ja, ich bin aber wirklich ein Raser. Ich muss dazugeben, eigentlich geschieht es mir recht, aber... Nee, aber ganz im Ernst jetzt. Also ich, was ich jetzt von dir eigentlich wissen wollte, du findest du das eine Abzockerei oder findest du das gerecht, wenn nichts passiert? Ich trink ja nicht, ne? Ich nehme auch keine Drogen, gar nichts. Nee, ich finde es gerecht. Ich finde es völlig richtig. Das hat ja seinen Sinn, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen da stehen. Und auch wenn nichts passiert ist, Gott sei Dank ist nichts passiert. Fährst du nicht auch mal schneller? Ja, aber ich ärgere mich auch jedes Mal. Selbst wenn ich es tue, ich bin auch ein Geschwindigkeitsfreak, sage ich dir. Ich auch. Ich bin für Tempo 130 auf den Autobahnen. Aber ich sage auch, wenn ich ein Auto habe, ich habe selbst keinen Wagen zurzeit, wenn ich mir einen Leihwagen nehme, nehme ich mir gerne sehr schnelle Autos und bretter auch gerne sehr schnell. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es gut ist, wenn man langsam fährt, weil die Statistiken beweisen es einfach, dass einfach weniger Unfälle passieren und weniger schlimme Unfälle passieren. Insofern lasse ich da, obwohl ich selbst auch bisweilen ein Raser bin, rein theoretisch finde ich es richtig, dass die Strafen so hoch sind, die sollten noch höher sein. Um die Leute abzuschrecken. Es gibt so viele schreckliche Unfälle ständig überall. Stimmt. Du, davon mal abgesehen, mein Wagen hat ja nur 55 PS. Ich wollte mir schon 9 holen, aber so meinte mein Vater, nee, erstmal lieber nicht. Und das Schlimme ist ja, der Wagen läuft ja auf seinen Namen. Mhm. Jetzt kommt er natürlich in den Prozenten, er war auf 30%, jetzt ist er mittlerweile bei 100. Eieiei, da hast du dich mal reingeritten jetzt. Ja. Aber das wird dir, glaube ich, eine gute Lehre sein, ne? Du musst jetzt erstmal Kohle hinblättern, du musst die Nachprüfung machen und bist mit dem Vater jetzt im Clinch wahrscheinlich. Auf jeden Fall, wir haben sowieso nicht so ein gutes Verhältnis und jetzt bin ich natürlich erstmal gearscht. Meine Mutter, die hält zu mir, die sagt, ja, schaff das und... Und das wirst du auch schaffen und du wirst eine Lehre daraus ziehen. Hoffe ich. Ja, bin ich sicher, klar. Du wirst demnächst mit Sicherheit genau auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achten. Ich denke ja, weil das Geld ist weg, ne? Das Geld ist weg. Ja. Fahr da schnell, wo du schnell fahren darfst, aber und da fahr auch nicht zu schnell. Ja, auf Autobahn mache ich ja wieder andersrum. Da fahre ich ja nur 100 und Spritze sparen. Ach so. Na gut, Vincent, das ist das beruhigend. Also Frank, da musst du jetzt durch, eingebrockt, musst du es auslöffeln, so ist es nun mal. Okay, es wird darf jetzt noch jemanden grüßen? Na, eigentlich nicht, aber eigentlich doch mal ausnahmsweise ja. Okay, meine Freundin Heike, dass du das alles mitmachst, was bis jetzt alles so passiert ist. Jetzt reicht's. Das reicht. Heike. Und euer ganzes 1Live-Team. Das darfst du. Tschüss Frank, alles Gute. Jo. Tschüss. Ciao. Ingrid habe ich noch dran. Ingrid ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, ja, Domian. Ingrid, hallo. Hallo. Ingrid. Ich muss von meinem Weihnachtseinkäufe-Erlebnis erzählen. Ja, tu das. Beziehungsweise vom Heimfahren. Ja. Ich habe meinem Mann einen Videorekorder gestern gekauft. Ja. Und hinten ins Auto reingeladen, fahr los. Und irgendwo an einer roten Ampel. Ich stehe da so, batsch, knallt hinten einer drauf. Ja. Guck so in den Rückspiegel. Das war wahrscheinlich Frank, der zu schnell gefahren ist. Ja, ich glaube, es war Frank. Nee, Gott, nee. Ja. Ich gucke in den Rückspiegel und sehe nur einen Mann und so ganz aufgerissene Augen. Oje, oje, ja gut. Ich steige aus und denke, na, der könnte jetzt auch mal rauskommen. Und guck so, also am Auto, man hat nicht viel Schaden gesehen. Ich laufe dann so hin und gucke zu ihm rein. Sehe dann, da sitzt ja nur eine Frau. Die mich dann auch, die habe ich aber nicht gesehen im Rückspiegel. Die gucken mich beide ganz erschreckt an. Und ich guck so runter, da sitzt der da, Hosenladen auf, der Ständer, und Gott, nee. Nein! Sind mir vorgekommen wie, in jetzt der hast du im Schlafzimmer erwischt. Mir war es peinlich wie, na, aber denen natürlich auch. Naja, gut. In der Stadt ist das passiert? Ja, mitten in der Hauptstraße. Und überall Stau hinter uns, ging nichts mehr, und in der Gegenspur sind alle gestanden, aber der ist ja dann noch gesessen. Jetzt der Hosenladen ging nicht hoch. Der hat ja den Ständer, und ich bin da so gestanden und dann habe ich ja, jetzt gucke ich mal nur nach dem Auto, die Schäden, bin dann so vorgelaufen, hat man aber, also ich habe nichts gesehen, bin dann wieder hingelaufen, in der Zwischenzeit hat er sich so weit aufgerappelt und kam dann raus. Mhm. Inge, mach's ganz schnell, wir sind gleich am Ende mit der Sendung. Wie endete die Geschichte? Ja, ich habe dann ein paar Telefonnummer wollte ich. Und habe mir die Nummer aufgeschrieben und bin nur noch weggefahren. Und zu Hause, erst wollte ich meinem Mann nicht erzählen, weil das Weihnachtsgeschenk war noch hinten im Auto. Und habe ich gedacht, wenn der jetzt guckt, dann macht er noch den Kofferraum auf und schickt sein Weihnachtsgeschenk. Ingrid, jetzt muss ich leider abbrechen, die Sendung ist zu Ende. Ja. Aber es war so auch schon sehr nett, was du uns erzählt hast. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Und schöne Weihnachten, hoffentlich kommt das Geschenk gut an. Ja, ich schon angekommen jetzt. Tschüss. In der Technik, Markus Liebetanz, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, Domian, ich freue mich auf euch. Ciao.